Prolog. Vor vielen Jahren arbeitete ich als Kulturredakteur eines drittklassigen Blattes. Die Tätigkeit meiner Abteilung wurde von dem Kunstbegriff des Direktors geprägt, der sich auf seine Freundschaften im Milieu etwas einbildete und mich dazu zwang, Revue-Stars zweifelhafter Theatertruppen zu interviewen, Bücher von ehemaligen Detektiven zu besprechen, über durchziehende Wanderzirkusse zu berichten und auf den Hit der Woche maßlose Lobeshymnen zu singen, die sich jeder Teenager ohne weiteres hätte ausdenken können. In den feuchten Redaktionsräumen welkten Nacht für Nacht meine Illusionen, Schriftsteller werden zu können. Dort saß ich bis zum Morgengrauen und fing immer neue Romane an, die ich dann halbfertig weglegte, von dem fehlenden Talent und meiner Trägheit entmutigt. In jenen Tagen, in denen diese Geschichte ihren Anfang nimmt und die, wie die möglichen Leser bemerken werden, begeistert anhebt und unter den Auswirkungen tiefster Niedergeschlagenheit endet, sagte der Direktor: Meine Ausflüge in die Bohème hätten mein blasses Aussehen gefährlich vervollkommnet, und er wolle mich für einen Artikel an die Küste schicken, was mir eine Woche Sonnenschein, jodhaltige Luft, Muscheln, frischen Fisch und nebenbei noch wichtige Kontakte für die Zukunft einbringen werde. Es handele sich darum, den Dichter Pablo Neruda in seinem Küstenfrieden zu überfallen, ihn für die verkommenen Leser unserer Postille zu interviewen und so etwas wie, in den Worten des Direktors, eine erotische Geographie des Dichters zu schreiben. Im Klartext hieß das, Neruda so anschaulich wie möglich erzählen zu lassen, wie und wie viele Frauen er aufs Kreuz gelegt hatte. Unterkunft in Isla Negra, fürstliche Spesen, ein Mietwagen von Herz und die leihweise Überlassung seiner tragbaren Olivetti, das waren die satanischen Argumente, mit denen der Direktor mich dazu brachte, den niederträchtigen Auftrag anzunehmen. Diesen Argumenten fügte ich in jugendlichem Idealismus und dabei ein auf Seite 28 abgebrochenes Manuskript streichelnd noch ein weiteres hinzu. Tagsüber würde ich die Neruda-Chronik schreiben und nachts, das Rauschen des Meeres im Ohr, meinen Roman zu Ende bringen. Darüber hinaus nahm ich mir noch etwas vor, das mich fast besessen machte und mich außerdem eine enge Verwandtschaft zu meinem Helden Mario Jiménez spüren ließ. Pablo Neruda sollte zu meinem Roman das Vorwort schreiben. Mit dieser kostbaren Trophäe würde ich dann an die Tür des Verlages Nascimento klopfen und mir nichts, dir nichts die so schmerzlich verzögerte Veröffentlichung durchsetzen. Um diesen Prolog aber nicht endlos auszudehnen und meinen wenigen Lesern falsche Erwartungen zu ersparen, will ich hier gleich einige Punkte klarstellen. Erstens ist der Roman, den der Leser in Händen hält, weder der, den ich in Isla Negra schreiben wollte, noch sonst einer, den ich in jener Zeit angefangen hatte, sondern ein Nebenprodukt meines missglückten journalistischen Überfalls auf Neruda. Zweitens, und obwohl andere chilenische Autoren weiterhin am Kelch des Erfolgs kleben, unter anderem aufgrund von Sätzen wie diesem, sagte mir ein Verleger, bin und bleibe ich strikt unveröffentlicht. Während andere Meister der freien Erzählung in der ersten Person des Romans im Roman der Metasprache oder der Verzerrung von Zeit und Raum sind, bin ich bei den im Journalismus arg strapazierten Metaphern, den bei gnadenlosen Naturalisten aufgeschnappten Gemeinplätzen, den von Borges falsch übernommenen grellen Adjektiven und besonders hartnäckig das geblieben, was ein Literaturprofessor mir einmal angeekelt gesagt hat, ein allwissender Erzähler. Und drittens und letztens war die saftige Reportage über Neruda, die der Leser zweifellos lieber in Händen hielte als den ihm jetzt bevorstehenden Roman, der ihm nach der nächsten Seite zusetzen wird, gar nicht machbar, da der Dichter seine Prinzipien hatte. Und nicht, weil ich nicht aufdringlich genug gewesen wäre. Mit einer Zuvorkommenheit, die meine niederen Beweggründe nicht verdient hatten, sagte er mir, seine große Liebe sei Mathilde Urrutia, seine derzeitige Frau. Und er verspüre auch keinerlei Lust noch Interesse, seine blasse Vergangenheit aufzurühren. und mit einer Ironie, die meine Dreistigkeit, ihn um ein Vorwort für ein Buch zu bitten, das es noch gar nicht gab, sehr wohl verdient hatte, sagte er an der Tür, »Wenn Sie es geschrieben haben, mit dem größten Vergnügen«, und holte mich damit auf den Erdboden zurück. In der Hoffnung, mein Buch zu schreiben, blieb ich lange Zeit in Isla Negra. Und unter Trägheit, die mich morgens, mittags und abends angesichts der leeren Seiten überfiel, einen Grund zu geben, begann ich, um das Haus des Dichters herumzulungern und so nebenbei auch um jene herumzulungern, die dort herumlungerten. So lernte ich die Personen dieses Romans kennen. Ich weiß, dass sich mehr als nur ein ungeduldiger Leser jetzt fragt, wie so ein träger Faulpelz wie ich dieses Buch, so dünn es auch ist, jemals zu Ende bringen konnte. Die plausible Erklärung ist die, dass ich 14 Jahre dazu gebraucht habe. Wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit Vargas Llosa zum Beispiel, die andere Seite des Lebens, Tante Julia und der Kunstschreiber, der Hauptmann und sein Frauenbataillon und der Krieg am Ende der Welt geschrieben hat, dann ist das offen gesagt eine Leistung, auf die ich nicht stolz bin. Dazu gibt es aber noch eine ergänzende Erklärung mehr gefühlsmäßiger Natur. Beatrice González, mit der ich, als ich ständig vor den Gerichten von Santiago erscheinen musste, einige Male essen ging, wollte, dass ich für sie die Geschichte Marius aufschrieb. Ganz gleich, wie lange es dauert und wie viel hinzuerfunden wird. Derart von ihr entschuldigt, habe ich beiden Schwächen nachgegeben. Zwei ebenso glückliche wie gewöhnliche Umstände brachten Mario Jiménez im Juni 1969 dazu, seinen Beruf zu wechseln. Der erste war seine Abneigung gegen die Fischereiarbeit, die ihn schon vor Tagesanbruch aus dem Bett trieb und das meist mitten in seinen Träumen von verwegenen Liebesabenteuern mit den strahlenden Leinwandheldinnen, die er im Kurbelkino von San Antonio sah. Dieses Talent gestattete ihm, flankiert von seiner beharrlichen Neigung zu wirklichen oder erfundenen Schnupfenanfällen, deretwegen er sich jeden zweiten Morgen für sein Fehlen bei der Arbeitsvorbereitung am Boot seines Vaters entschuldigte, schnell wieder unter seine warmen Decken aus Chiloé zu schlüpfen und seine Traumromanzen weiterzuspinnen. Bis der Fischer José Jiménez hungrig und durchnässt von hoher See zurückkam. Sein schlechtes Gewissen beschwichtigte Mario damit, dem Vater eine Mahlzeit aus einem anregenden Tomatensalat mit Zwiebeln, Petersilie und Koriander und dazu knuspriges Brot aufzutischen, während er selbst theatralisch ein Aspirin in sich hineinstopfte, wenn ihm die beißende Bitterkeit seines Erzeugers bis in die Knochen fuhr. »Such dir eine Arbeit«, lautete der kurze, schreckliche Satz, mit dem der Mann einen anklagenden Blick beendete, der bis zu 10 aber niemals weniger als 5 Minuten dauerte. »Ja, Papa«, antwortete Mario und putzte sich mit dem Ärmel die Nase. War dies der gewöhnliche Umstand, so war der glückliche der Besitz eines Fahrrads Marke Legnano, mit dessen Hilfe Mario jeden Tag den Blick auf den kargen Horizont der kleinen Fischerbucht mit der Ansicht des ziemlich winzigen Hafens von San Antonio vertauschte, der ihm jedoch im Vergleich zu den paar Hütten seines Heimatorts einen babylonisch prunkvollen Eindruck machte. Das bloße Betrachten der Kinoplakate mit grell geschminkten Frauen und knallharten Männern, Havannas zwischen die makellosen Zähne geklemmt, ließ ihn in eine Traumwelt versinken, aus der er erst nach 2 Zelluloidstunden wieder erwachte, um dann untröstlich über seinen grauen Alltag zurückzuradeln. Oft unter einem für die Küstengegend typischen Regen, der ihm wahrhaft biblische Erkältungen einbrachte. Die Großzügigkeit seines Vaters ging nicht so weit, die Ausschweifungen des Sohnes zu fördern, so dass Mario Jiménez sich manchmal ohne Geld mit Streifzügen durch die Gebrauchtzeitschriftenläden begnügen musste, wo ihm nichts anderes blieb, als die Fotos seiner Lieblingsschauspielerinnen zu befummeln. Es war an einem dieser Tage trostlosen Herumlungerns, als Mario im Fenster des Postamts einen Aushang entdeckte, dem er, Obwohl die Mitteilung nur mit der Hand auf das karierte Papier einer einfachen Rechenheftseite geschrieben war und er während seiner Schulzeit in Mathematik nicht gerade geglänzt hatte, nicht widerstehen konnte. Mario Jiménez hatte noch nie im Leben eine Krawatte getragen. Aber bevor er das Postamt betrat, richtete er sich seinen Hemdkragen, als trüge er eine, und versuchte mit einigem Erfolg, seine von einem Foto der Beatles inspirierte Mähne mit einem Kamm in Form zu bringen. »Ich komme wegen des Aushangs«, verkündete er mit einem Lächeln, das es mit dem von Burt Lancaster aufnehmen konnte. »Haben Sie ein Fahrrad?«, fragte der Postbeamte verdrießlich. Marios Herz und seine Lippen sagten einstimmig »Ja«. »Na gut«, sagte der Postbeamte und putzte sich die Brille. »Es handelt sich um die Stelle des Briefträgers für Isla Negra.« »So ein Zufall«, sagte Mario. »Ich wohne gleich nebenan in der Bucht.« »Das ist ganz gut. Aber wohl nicht so gut ist, dass es dort nur einen Kunden gibt.« »Nur einen?« »Ja, nur einen. In der Bucht wohnen sonst nur Analphabeten. Die können nicht einmal eine Rechnung entziffern.« »Und wer ist der Kunde?« »Pablo Neruda.« Mario Jiménez hatte das Gefühl, einen ganzen Liter Spucke auf einmal schlucken zu müssen. »Aber das ist ja fantastisch!« »Fantastisch? Er bekommt jeden Tag kiloweise Post. Mit dem Postsack auf dem Rücken in die Pedale zu treten, ist das Gleiche, wie einen Elefanten auf den Schultern zu tragen. Der Briefträger, der das vorher gemacht hat, ist bucklig wie ein Dromedar in Rente gegangen.« »Aber ich bin 17. »Ja, bist du denn auch gesund?« »Ich? Ich bin gesund wie ein Pferd. Nicht einen Schnupfen in meinem ganzen Leben.« Der Postbeamte schob seine Brille auf die Nase und sah Mario über den Rand hinweg an. »Der Lohn ist beschissen. Die anderen Briefträger regeln das über die Trinkgelder, aber bei einem einzigen Kunden reicht es höchstens für einmal Kino die Woche.« »Ich nehme die Stelle trotzdem.« »Gut. Mein Name ist Cosme.« »Cosme.« »Für dich Don Cosme.« »Jawohl, Don Cosme.« »Ich bin dein Chef.« »Jawohl, Chef.« Der Mann nahm einen blauen Kugelschreiber, hauchte auf die Mine, um die Tinte flüssig zu machen, und fragte ohne aufzusehen: »Name?« »Mario Jiménez«, antwortete Mario feierlich. Nachdem er diese lebenswichtige Mitteilung gemacht hatte, ging er zum Fenster, riss den Zettel von der Scheibe und ließ ihn in die tiefsten Tiefen seiner Gesäßtasche gleiten. Was dem Ozean mit seiner an die Ewigkeit gemahnenden Geduld nicht gelungen war, das gelang dem nüchternen kleinen Postamt von San Antonio. Mario Jiménez stand nicht nur pfeifend und mit freier, unternehmungslustiger Nase bei Tagesanbruch auf, sondern begann auch seinen Dienst mit einer solchen Pünktlichkeit, dass der alte Cosme ihm bald die Schlüssel des Postamts anvertraute für den Fall, dass er sich einmal zu einer Tat durchringen würde, von der er schon lange träumte. So lange in den Tag hinein zu schlafen, bis es Zeit für die Siesta wäre, und dann eine so lange Siesta zu halten, bis es Zeit zum Schlafen gehen wäre, und dann so tief und fest zu schlafen, dass er am nächsten Tag zum ersten Mal diese Arbeitslust verspüren würde, die Mario ausstrahlte und die Cosme geflissentlich übersah. Von seinem ersten Gehalt, das, wie in Chile üblich, mit 1,5-monatiger Verspätung ausgezahlt wurde, erwarb der Briefträger Mario Jiménez folgende Güter: eine Flasche Wein, Cusino Macul Antiguas Reservas, für seinen Vater, eine Kinokarte, mit der er die West Side Story mit Natalie Wood bis zum letzten auskostete, einen deutschen Metallkamm, den ein fliegender Händler auf dem Markt von San Antonio mit den Worten anpries: Deutschland hat zwar den Krieg verloren, aber nicht seine Industrie. Rostfreie Kämme Marke Solingen. Und weil Pablo Neruda sein Kunde und Nachbar war, die Losada-Ausgabe der elementaren Oden. Er nahm sich vor, dem Dichter in einem günstigen Augenblick, wenn er guter Laune schien, zusammen mit der Post das Buch in die Hand zu drücken und sich ein Autogramm zu verschaffen, mit dem er hypothetische, aber bildschöne Frauen beeindrucken könnte, die er eines Tages in San Antonio kennenlernen würde. Oder in Santiago, wohin er mit seinem nächsten Gehalt fahren wollte. Neruda nahm immer den Packen Briefe, drückte Mario ein paar Escudos in die Hand und verabschiedete sich mit einem Lächeln, das so lang war wie sein Blick. Von diesem Augenblick an ließ der Briefträger bis zum Ende des Tages die elementaren Oden nicht mehr aus der Hand, in der Hoffnung, sich eines Tages doch noch einen Ruck geben zu können. Er lief so geschäftig mit dem Buch hin und her, blätterte so oft in ihm herum und klemmte es sich unter der Laterne an der Plaza so oft in den Hosenbund, um sich vor den Mädchen, die ihn nicht beachteten, einen intellektuellen Anstrich zu geben, dass er es schließlich sogar las. Mit dieser Tat hoffte Mario, einen Krümel jener Beachtung zu finden, die der Dichter genoss. Unter einem klaren Wintermorgen schmuggelte er ihm mit den Briefen zusammen das Buch in die Hand und sagte dabei einen Satz, den er vor unzähligen Schaufensterscheiben einstudiert hatte. »Und hier bitte ein Autogramm, Maestro.« Ihm den Gefallen zu tun, war für den Dichter reine Routine, und nachdem er den Wunsch des Briefträgers erfüllt hatte, verabschiedete er sich mit der ihm eigenen kurz angebundenen Höflichkeit. Mario untersuchte den Schriftzug eingehend und kam zu dem Schluss, dass von einem herzlichst Pablo Neruda seine Anonymität nicht wesentlich geringer wurde. Er beschloss, irgendwie eine Beziehung zu dem Dichter herzustellen, dank der er eines Tages mit einer Widmung ausstaffiert sein würde, in der mit der grünen Tinte des Poeten zumindest sein vollständiger Name geschrieben stände. Mario Jiménez. Ganz optimal wäre ihm natürlich ein Text wie »Meinem geliebten Freund Mario Jiménez Pablo Neruda« erschienen. Er erzählte seinen Herzenswunsch dem Telegraphisten Cosme, der, nachdem er ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die chilenische Post es ihren Briefträgern untersagt, ihre Kundschaft mit betriebsfremden Ersuchen zu belästigen, ihn darauf hinwies, dass ein und dasselbe Buch nicht mit zwei verschiedenen Widmungen versehen werden könne. Das hieß, es sei höchst unschicklich, den Dichter, mochte er auch noch so ein Kommunist sein, zu bitten, seine Widmung zu streichen und durch eine andere zu ersetzen. Mario erkannte die Richtigkeit dieses Einwands. Und als er in einem offiziellen Briefumschlag sein zweites Gehalt bekam, erstand er mit einer Geste, die ihm konsequent schien, den Losada-Band »Neue elementare Oden«. Den Verdruss, dass er seinen Traum von einem Ausflug nach Santiago aufgeben musste, wischte er beiseite und war schon über jede Beklemmung hinweg, als der gewitzte Buchhändler ihm sagte, »Und nächsten Monat habe ich für Sie das dritte Buch der Oden.« Aber keines der beiden Bücher sah je das Autogramm des Dichters. An einem weiteren klaren Wintermorgen, ähnlich dem anderen, ebenso wenig ausführlich beschriebenen, verbannte er die Widmung aus seinem Kopf, nicht jedoch die Poesie. Unter Fischern aufgewachsen, wäre Mario Jiménez nie auf die Idee gekommen, dass sich in der Post dieses Tages ein Köder befand, an den der Dichter anbeißen würde. Kaum hatte er ihm den Packen ausgehändigt, als Neruda mit unfehlbarer Zielstrebigkeit einen Brief herausfischte und ihn direkt vor Marios Augen öffnete. Dies ungewöhnliche, mit der Gelassenheit und Zurückhaltung des Dichters unvereinbare Verhalten ermutigte den Briefträger zu einer Frage, die der Anfang für viele weitere Fragen und, warum es nicht sagen, einer Freundschaft war. »Warum öffnen Sie diesen Brief so schnell?« »Weil er aus Schweden kommt.« »Ja, und was hat Schweden Besonderes außer den Schwedinnen?« Obwohl Pablo Neruda nie auch nur mit einer Wimper zuckte, blinzelte er jetzt. »Den Nobelpreis für Literatur, mein Junge.« »Den bekommen Sie?« »Falls das sein wird, werde ich ihn nicht ablehnen.« »Und wie viel ist er wert?« Der Dichter, inzwischen zum Kern des Briefes vorgedrungen, sagte ohne besondere Betonung, $150.250. Mario dachte daran, die witzige Bemerkung und 50 Cent zu machen unterdrückte seine vorlaute Naseweisheit jedoch instinktiv und fragte stattdessen sittsam: Und? Hm? Bekommen Sie den Nobelpreis? Kann sein, aber dieses Jahr haben andere Kandidaten bessere Chancen. Warum? Ja, weil sie bedeutende Werke geschrieben haben. Und die anderen Briefe? Die lese ich später, seufzte der Dichter. Mario, der das Ende des Gesprächs gekommen fühlte, gab sich einer Geistesabwesenheit hin, die der seines liebsten und einzigen Kunden ähnelte. Und das so hemmungslos, dass dieser sich zu der Frage gezwungen sah: An was denkst du? Daran, was wohl in den anderen Briefen stehen mag. Sind es Liebesbriefe? Der völlige Dichter hüstelte. Mann, ich bin verheiratet. Lass so etwas nicht Mathilde hören. Entschuldigung, Don Pablo. Neruda machte sich über seine Geldbörse her und entnahm ihr einen Schein der Kategorie mehr als üblich. Weniger über den Betrag als über die plötzliche Entlassung betrübt, sagte der Briefträger Danke, und seine Traurigkeit ließ ihn so stocksteif stehen bleiben, dass es schon besorgniserregend wirkte. Den Dichter, der wieder ins Haus gehen wollte, ließ solch auffällige Beharrlichkeit nicht ungerührt. »Was ist los mit dir?« »Don Pablo?« »Du stehst da wie ein Laternenpfahl.« Mario wandte den Kopf und suchte von unten die Augen des Dichters. »Eingerammt wie eine Lanze?« »Nein, still wie ein Turm auf dem Schachbrett.« »Noch unbeweglicher als eine Katze aus Porzellan?« Neruda nahm die Hand vom Türgriff und strich sich über das Kinn. »Mario Jiménez, neben den elementaren Oden habe ich noch sehr viel bessere Bücher. Es ist nicht recht von dir, mich mit allen möglichen Vergleichen und Metaphern hinzuhalten.« »Mit was, Don Pablo?« »Metaphern, Mann!« »Was ist das?« Der Dichter legte dem Jungen eine Hand auf die Schulter. »Um es dir ungefähr klar zu machen. Es ist eine Art, etwas auszudrücken, indem man es mit etwas anderem vergleicht. Zum Beispiel?« Neruda sah seufzend auf seine Uhr. »Also gut, wenn du sagst, der Himmel weint, was willst du denn damit sagen?« »Na, ist doch klar, dass es regnet natürlich.« »Na, also, das ist eine Metapher.« »Ja, und warum hat so eine einfache Sache einen so komplizierten Namen?« »Weil die Namen nichts mit der Einfachheit oder Kompliziertheit einer Sache zu tun haben. Nach deiner Theorie dürfte ein kleines Ding, das fliegt, nicht so einen langen Namen wie Schmetterling haben. Denk nur mal, dass Elefant viel weniger Buchstaben hat, aber ein viel größeres Tier ist und nicht fliegt«, sagte Neruda erschöpft. Und mit einer letzten Willensanstrengung wies er Mario höflich, aber bestimmt den Weg zur Bucht. Doch der Briefträger fand noch Zeit zu bemerken: »Verdammt! Ich würde furchtbar gern Dichter sein.« »Mann, in Chile ist doch jeder Dichter. Es ist viel origineller, du bleibst Briefträger. Zumindest bist du dann viel unterwegs und wirst nicht fett. Wir Dichter in Chile sind alle Fettwänzle.« Neruda ergriff wieder die Türklinke und wollte endlich ins Haus zurück, als Mario, mit den Augen dem Flug eines unsichtbaren Vogels folgend, sagte: »Wenn ich nämlich Dichter wäre, könnte ich alles sagen, was ich sagen will.« »Und was willst du sagen?« »Das ist ja eben das Problem. Da ich kein Dichter bin, kann ich es nicht sagen.« Der Dichter zog die Augenbrauen über der Nasenwurzel zusammen. »Mario?« »Don Pablo?« »Ich werde mich jetzt von dir verabschieden und die Tür schließen.« »Ja, Don Pablo.« »Bis morgen.« »Bis morgen, Don Pablo.« Neruda warf einen Blick auf die anderen Briefe und öffnete wieder die Tür einen Spalt breit. Der Briefträger saß draußen mit vor der Brust verschränkten Armen und beobachtete die Wolken. Neruda ging zu ihm und tippte ihm auf die Schulter. Ohne seine Haltung zu verändern, sah der Junge ihn an. »Ich habe noch einmal durch die Tür gesehen, weil ich mir schon gedacht habe, dass du noch nicht gegangen bist.« »Ich musste plötzlich nachdenken.« Neruda nahm den Briefträger mit festem Griff an der Schulter und führte ihn zu dem Laternenpfahl, an dem Mario sein Fahrrad abgestellt hatte. »Und beim Nachdenken musst du hier sitzen?« Wenn du Dichter werden willst, musst du lernen, im Gehen zu denken. Oder bist du wie John Wayne, der nicht gleichzeitig laufen und Kaugummi kauen konnte? Jetzt gehst du am Strand entlang zur Bucht zurück und beim Betrachten des Meeres kannst du dir ein paar Metaphern ausdenken. Welche denn? Zum Beispiel dieses Gedicht. Hier an der Insel das Meer, welch ein großes Meer. Jeden Augenblick geht es aus sich selbst hervor. Es sagt ja, nein, nein, nein, nein. Es sagt ja in Blau, in Schaum, in Galopp. Es sagt nein, nein, es kann nicht ruhig sein. Ich heiße Meer, wiederholt es, gegen einen Stein schlagend, ohne dass es ihm gelänge, diesen zu überzeugen. Mit 7 grünen Zungen, mit 7 grünen Hunden, mit 7 grünen Tigern, von 7 grünen Meeren fährt es dann über ihn, küsst es ihn, macht es ihn nass, und es schlägt sich gegen die Brust und wiederholt dabei seinen Namen. Er macht zufrieden eine Pause. Na, wie findest du das? Seltsam. Seltsam? Du bist aber ein scharfer Kritiker. Nein, Don Pablo, das Gedicht ist nicht seltsam. Ich fühlte mich seltsam, als ich es Sie aufsagen hörte. Mein lieber Mario, kannst du dich nicht etwas deutlicher ausdrücken? Ich habe nicht den ganzen Vormittag Zeit, deinen Worten zu lauschen. Ja, wie soll ich es Ihnen erklären? Als Sie das Gedicht aufsagten, gingen die Worte so hin und her, von her nach hin. Na, wie das Meer eben. Ja, genau. Sie bewegten sich wie das Meer. Das macht der Rhythmus. Und ich fühlte mich seltsam, weil mir von so viel Bewegung ganz schwindelig wurde. Dir wurde schwindelig? Genau. Ich fühlte mich wie ein Boot, das auf Ihren Worten schaukelte. Die Wimpern des Dichters hoben sich langsam. Wie ein Boot, das auf meinen Worten schaukelt. Ja, genau. Weißt du, was du da gemacht hast, Mario? Was? Eine Metapher. Aber die ist doch nichts wert. Sie ist mir ja ganz zufällig herausgerutscht. Kein Bild kommt einem zufällig, mein Junge.